Komm her, mein Sohn, und setz dich hier auf meinen Schoß. Dann werde bei mir deine Sünden los. Jetzt knie nieder und bereue deine Taten. Oder willst du in der Hölle braten? Der liebe Gott wird deine Sünden schon verzeihen. Willst du in den Himmel, darfst du jetzt nicht schreien. Ich habe solche Angst vor Gott und vor dem Teufel. Ich knie nieder und bereue, was ich tat. Bitte vergib mir und befreie mich von den Zweifeln. Nimm mir die Last, die ich auf meinen Schultern trag. Du hast mich verlassen. Vater, sag, wenn ich mich bin, kommst du zu mir zurück. Du darfst mich nicht hassen. Ich tue alles, was sagt, damit du mich nicht bestrafst. Hör zu, mein Sohn, gelobe, dass du schweigst und so dem Herrgott deine Liebe zeigst. Jetzt geh ins Bett, schließ deine Augen und schlaf ein, denn Gottes Kinder müssen artig sein. Gottes Kinder müssen beichten. Gottes Kinder müssen hörig sein.